Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben hier in unserer Mitte. Oh, hab deinen Weg in uns. Wirke, wie du wirken möchtest. Wir geben dir Raum. Für dein Blasen, Heiliger Geist. Danke, dass du bläst in unserer Mitte. Oh, Wind um Wind, Blasen um Blasen. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, dass du unsere Körper heilst. Danke, dass du unsere Seelen befreist. Danke, dass du uns in neue Räume deiner Herrlichkeit führst. Neue Dimensionen. Dimensionen hinter den Dimensionen. Räume hinter den Räumen. Räume hinter den Räumen. Der Heilige Geist hat mich gerade zu dieser Schriftstelle geführt, steht in der erweiterten Übersetzung Psalm 84, Vers 12, wo es heißt: Der Herr Gott ist uns Sonne und Schild. Der Herr verleiht Gnade und Gunst und zukünftige Herrlichkeit. So steht es da in der Übersetzung. Ehre, Glanz und himmlischen Genuss. Keine gute Sache wird er von denen zurückhalten, die aufrichtig vorangehen. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass der Heilige Geist im Begriff ist, eine neue Gunst über dem Leben von Menschen hier freizusetzen heute. Und ich hatte vor dem Wochenende plötzlich so den Eindruck, wie Gott zu mir sagt. Und ich habe musste erst darüber nachdenken, was er meint. Weil er hat zu mir gesagt, an diesem Wochenende werden einige Menschen neue Autos bekommen. Moment. So habe ich auch erst reagiert. Halleluja. Und ja, es kann sein, dass du vielleicht wirklich auch im Sichtbaren ein neues Auto bekommst. Und es ist einfach, dass das der Segen vom Herrn ist, wie auch immer. Und dass er dir dafür Gunst gibt und dass der Vertrag unterschrieben wird nach diesem Wochenende oder wie auch immer. Es kann sein, aber Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, in der prophetischen Traumsprache steht Auto immer für Berufung. Das Auto, das du fährst, entspricht dem Dienst oder der Berufung, in dem du unterwegs bist. Und es war so, wie wenn Gott zu mir sagen würde, ich gebe neue Autos an diesem Wochenende, beziehungsweise einige werden sich nach diesem Wochenende in einem neuen Auto wiederfinden. Was heißt das? Das heißt nicht, dass dein Auto, in dem du vorher gefahren bist, schlecht war oder dass es nicht mehr fahren konnte oder so, sondern das heißt einfach, Gott gibt dir ein Upgrade. Gott gibt dir eine neue Gunst. Gott gibt dir eine neue Dimension in deinem Dienst. Gott gibt dir ein neues Level in deinem Dienst und in deinem Leben. Ja, wo du bisher vielleicht bist du mit einem Auto mit, keine Ahnung, mit 80 PS herumgefahren und jetzt gibt er dir ein Auto mit 150 PS als Beispiel. Oder du bist bisher mit 150 rumgefahren, jetzt gibt er dir eins mit 250, wie auch immer. Und jetzt, ich mache es nicht nur an den PS fest, sondern immer ein neues Auto ist immer ein besseres Auto. Und ich glaube wirklich, das passt zu diesem Vers, zu dem er mich gerade hier hingeführt hat. Ich hatte ihn mir irgendwoher notiert, aber gerade führt mich der Heilige Geist dahin und sagt, das ist es. Da geht's weiter. Der Herr ist eine Sonne und ein Schild. Der Herr verleiht Gnade und Gunst und zukünftige Herrlichkeit, Ehre, Glanz und himmlischen Genuss. Keine gute Sache wird er von denen zurückhalten, die aufrichtig vorangehen. Und einige werden sich wirklich nach diesem Wochenende in einem, und damit sage ich nicht, dass du umziehen wirst oder dass du das jetzt alles völlig, weißt du, dass du jetzt einfach alles aufhörst, was du bisher gemacht hast oder irgendwie sowas. Das ist meistens nicht das, was der Herr sagt, sondern es ist einfach so, er gibt dir ein Upgrade. Er gibt dir einfach ein Upgrade für eine neue Ebene, für eine neue Dimension in deiner Berufung. Halleluja. Und jetzt sage ich dir noch was. Wer qualifiziert für dieses Upgrade? Das ist auch wichtig. Ich muss da einen kleinen Disclaimer machen, weil ich sage so, ich weiß nicht, wie viel von euch können sich damit identifizieren und würden Ja dazu sagen zu so einem neuen Auto, ja, neu Upgrade in deinem Leben und in deinem Dienst. Okay. Der Disclaimer ist, weil ich werde gleich das freisetzen, einfach. Aber der Disclaimer ist, dieses Update gibt es für die, heißt es hier, die aufrichtig vorangehen. Das heißt, es gibt es für die, die ihren Willen, Gottes Willen untergeordnet haben. Das ist die Voraussetzung. Weil manchmal haben wir Ideen von neuen Autos, die wir gerne wollen, auch im Fleisch. Verstehst du? Du denkst, oh, ich muss unbedingt einen Ferrari fahren, Halleluja, ist jetzt mal langsam fällig, ich habe mir das verdient, jetzt mal langsam Ferrari zu fahren oder so. Ja, und Gott hat nichts gegen Ferraris, verstehst du? Aber es muss der richtige Zeitpunkt sein und es muss von Gott gegeben sein. Und Gott gibt Dinge, Gott gibt neue Dimensionen, Gott gibt neue Dienste, Gott gibt neue Ebenen denen, die ihr ganzes Leben, die ihren eigenen Willen Gott hingegeben haben. Die gesagt haben mit ihrem Herzen, Herr, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Amen. Amen. Herr, nicht meine Pläne, sondern deine Pläne geschehen. Okay? Wie von euch sind bereit, es zu sagen? Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht das Auto, das ich mir im Fleisch wünsche, sondern dein Auto. Ich meine, es wird in jedem Fall kein schlechtes sein. Das heißt, hier keine gute Sache wird er von denen zurückhalten, die aufrichtig vorangehen. Also du kannst vertrauen, dass er dir immer das Beste gibt. Amen. Aber es ist wichtig, dass du es wirklich niedergelegt hast, deine eigene Vorstellung. Und das Zweite, was auch wichtig ist, und ich glaube, das muss man immer wieder erwähnen, auch im Leib Christi. Das Zweite, was auch wichtig ist, Gott gibt keine Upgrades für Leute, die nicht eingefügt sind im Leib Christi. Das heißt, Gott gibt keine Upgrades für Leute, die ihre eigenen Herren sind sozusagen. Die nur ich und der Heilige Geist mäßig unterwegs sind und sich von niemand was sagen lassen. Das geht nicht, weil es würde dich umbringen. Ein Update, ohne dass du in diesem Schutzraum auch von geistlicher Leiterschaft, von Rechenschaft, von Hören, nicht nur Hören auf das, was dir der Heilige Geist sagt, sondern auch auf das, was Gott durch andere zu dir sagt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du dich qualifizierst, um gesund mit dem neuen Auto fahren zu können. Dass du es nicht gleich an den nächsten Baum setzt, mit anderen Worten. Ja, weil du, keine Ahnung, weil du den Automatik mit der Gangschaltung verwechselt hast oder irgend sonst was. Ja, okay. Das heißt, das ist wichtig. Das ist wichtig, möchte ich dir sagen, wirklich ist wichtig. Du musst hörbereit sein. Aufrichtige Menschen sind hörbereit, hörfähig. Halleluja. Preist den Herrn. Aber das gesagt, glaube ich, dass Gott hier für einige neue Autos hat. Halleluja. Und du kannst dich einfach mal ausstrecken in der Gegenwart Gottes. Oh. Irgendwie, ich habe es auf dem Herzen, wirklich auf die Knie zu gehen in diesem Moment. Wenn du es möchtest, kannst du es auch tun, aber ich möchte einfach auf die Knie gehen. Halleluja. Und Vater, wir sind hier an diesem Wochenende, Herr. Und wir sind überwältigt von deiner Gnade und von deiner Gegenwart, Herr. Wir sind überwältigt, Herr, von deiner Gunst, die du uns gezeigt hast, von deiner Liebe, von deiner bedingungslosen Liebe zu uns, die du uns bereits zugesprochen hast an diesem Wochenende. Wir sind überwältigt, Herr, von deinen Plänen, Herr. Wir sind überwältigt von deiner Gegenwart, Herr. Und Herr, hier sind wir. Und wir legen einfach alle unsere eigenen Vorstellungen, wir legen sie dir auf den Altar, wir legen sie dir hin. Alle unsere eigenen Pläne, alle unsere eigenen Ideen. Auch das, was wir vielleicht für die Pläne Gottes für unser Leben halten. Wir legen es dir hin. Vielleicht sind sie es ja, vielleicht aber auch nicht. Deswegen legen wir es hin. Wir legen es dir hin. Und wir sagen, Herr, wir sind hörbereit. Wir sagen, Herr, wir sind korrekturbereit. Sag ihm das einfach. Sag, Herr, ich bin hörbereit. Herr, ich bin korrekturbereit. Herr, ich möchte eingefügt leben in dein Leib. Nicht nur ich und du, sondern ich als Teil des Leibes. So möchte ich vorangehen. Und so bin ich bereit, Herr, die nächste Stufe zu empfangen in meinem Leben. Ich bin bereit, Herr, mich in das Auto zu setzen, das du für mich hast. Und ich empfange deine Gunst. Und ich empfange dein Upgrade. Ich empfange das Neue, was du für mich hast. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du Klarheit gibst und dass, ja, du wirst auch Zeichen tun, selbst, ja, ich glaube tatsächlich, dass Gott sogar einige Zeichen tun wird, auch im Sichtbaren. Du wirst merken, nach diesem Wochenende plötzlich kommt dieser Vertrag durch, der vorher irgendwie wie lange angestanden ist. Kann sich um ein Auto handeln, kann sich auch um ein Haus oder eine Wohnung handeln oder um irgendeinen anderen Deal. Aber Dinge kommen durch. Ich sage einfach, ja, da ist Durchbruch, da ist Durchkommen. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, dass Dinge zum Durchbruch kommen, zur Geburt kommen, Herr. Oh, yes. Dinge, die lang anstanden, Herr. Wow. Danke, dass sie jetzt zur Geburt kommen. Danke, dass es sichtbar wird, Herr. Danke, dass es sichtbar wird am Arbeitsplatz, Herr. Danke, dass es sichtbar wird in den Familien, Herr. Danke, dass es sichtbar wird im geistlichen Dienst, Herr. Danke, dass es sichtbar wird sogar auf dem Konto, Herr. Danke, dass es sichtbar wird im Körper, Herr. Danke, dass es sichtbar wird in jedem Bereich unseres Lebens, Herr. Wow. Danke, dass etwas Neues auf uns kommt. Halleluja. Halleluja. Und der Geist des Herrn kam auf ihn. Halleluja. Und plötzlich war er zu etwas Neuem befähigt. Plötzlich war er zu etwas befähigt, was er vorher nie hätte tun können. Plötzlich bist du befähigt zu etwas, was du vorher dir nie hättest träumen lassen, dass du es tun könntest. Halleluja. Der Geist des Herrn kommt auf dich. Oh, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich. Oh, der Geist der Gunst kommt auf dich. Jesus. Jesus. Empfang es, empfang es, empfang es, empfang es. Ich sehe wie so Patente, die vom Himmel runtergelassen werden, wie so ein, früher war das so ein Offizierspatent, das da war unterschrieben, jawohl, du hast den Posten, du hast den Posten, das war dein Offizier, du wurdest befördert zum Offizier, dann hast du ein Offizierspatent bekommen. Und ich sehe, wie solche Dinge vom Himmel runterkommen und sie sind unterschrieben vom Vater selber, sie sind unterschrieben vom Gott des Himmels und der Erde, sie sind unterschrieben, sie sind jetzt da, nimm das, nimm das, nimm das, ergreife das. Du spürst gerade jetzt in deinem Herzen, wenn du dein Leben wirklich Gott hingegeben hast, wenn du eingefügt lebst im Leib Christi, dann spürst du gerade jetzt ganz genau, worum es geht in deinem Leben, was er dir gibt. Und du kannst einfach sagen, ich ergreife es. Ich ergreife es. Ich nehme es. Ich nehme es. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Glory, glory, glory, glory. Danke, Jesus. Ja, ja, ja, ja, ja. Na, einige werden Zeugnisse schreiben nach diesem Wochenende. Ich möchte, dass du dein Zeugnis schreibst. Wirklich an wunder@glorylife.net kannst du schreiben. Schreib dein Zeugnis. Das war das Upgrade. So ist es passiert. Was auch immer es ist. Es kann was Materielles sein, es muss nichts Materielles sein. Es kann was im Geist sein, es kann was... Aber es wird sichtbar. Es werden Dinge sichtbar in deinem Leben. Nach diesem Wochenende, weil du hast es jetzt ergriffen. Du hast es jetzt ergriffen und es wird sichtbar. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Rapaschandarararara. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Gott gibt dir den neuen Autoschlüssel in die Hand. Halleluja. Sag danke, Herr, für den Schlüssel. Halleluja. Und dann sag mal zu deinem Nachbarn, bevor du zum Platz gehst, sag mal, ich bin gespannt, wie dein neues Auto aussieht. Halleluja. Ich bin gespannt, wie eure neuen Autos sind, meine Lieben. Halleluja. Und jetzt freuen wir uns auf eine außergewöhnliche Session, weitere Session. Außergewöhnlich, weil uns die außergewöhnliche Dr. Catherine Ranalla heute Nachmittag dienen wird. Halleluja. Ulrike wird sie übersetzen. Wo ist Ulrike? Okay, genau. Kommt nach vorne. Komm, lass uns nochmal Catherine einen ganz, ganz mächtigen Applaus geben. Wir sind so glücklich, dass sie hier ist. Wir sind so glücklich, dass sie uns dient heute Nachmittag. Es ist so ein Vorrecht. Sie hat so viel zu geben. Wir hatten gerade schon ein starkes Pastorentreffen auch. Und wir sind so happy über das, was jetzt kommt. Ja, come up. We're just welcoming you. Hallelujah. Praise God. Amen. Seid ihr bereit? Hallelujah. Okay. Hier sind die Mikrofons. Halleluja. That was so powerful. Das war so mächtig. Hello friends. Hallo Freunde. Good to see you. Gut euch zu sehen. Halleluja. Halleluja. You know, that was so significant. Such a significant moment. Das ist ein ganz bedeutsamer Moment, oder? I wonder if you would mind if I receive the offering now. Ich frage mich, ob es euch was ausmacht, wenn wir jetzt das Opfer einnehmen. Because I feel like God is actually really doing something right now. Weil ich spüre, dass Gott jetzt gerade etwas tut. That was very wise, the words that Pastor Georg just shared. Das war sehr weise, wie Pastor Georg das gerade But gesagt very hat. Prophetic too. Und sehr prophetisch auch. You know, the Bible says in Proverbs 11, in Sprüche 11 sagt die Bibel, verse 24, in Vers 24, that the world of the generous grows larger and larger. Dass der Reichtum des Großzügigen immer sich vermehrt, immer breiter und weiter wird. And Romans 12 talks actually about a gift of giving. Und in Römer 12, da spricht es von einer Gabe des Gebens, a spiritual gift of giving. Eine geistliche Gabe des Gebens. My husband actually has this gift. Und mein Ehemann hat diese Gabe. His father had this gift. Und sein Vater hatte diese My Gabe. Son has this mein gift. Sohn hat diese Gabe. It's really a noticeable, tangible spiritual gift. Und es ist wirklich eine sichtbare, spürbare geistliche Gabe. And people with a gift of giving, a spiritual gift of giving, they think differently about giving and money. Und Menschen, die diese Gabe des Gebens haben, die denken ganz anders über Geben und über Geld. Those that have been brought up with a poverty mindset, die aufgewachsen sind ohne ein Armutsdenken, you know, think differently about giving and money. Die denken natürlich ganz anders darüber zu geben und über Geld. But people with a gift of giving, und Menschen mit der Gabe des Gebens, they actually live in a whole different realm. Die leben in einem ganz anderen Bereich. Whereas those with a poverty mindset, wohingegen die so ein Armutsdenken haben, always thinking, oh, how's it gonna happen? Die denken dann, oh, wie wird das wohl funktionieren? God, how are you gonna do that? Oh Gott, wie wirst du das wohl tun? Technically, I know you can provide, but really, I'm worried about it. Und ich weiß theoretisch, dass du für alles sorgen kannst, aber ich mache mir Sorgen, wie du das tun würdest. That's more the background I came from. Das ist so der Hintergrund, von dem ich eigentlich komme. But Tom, he just thinks differently. Aber Tom, das denkt völlig anders. He gets giving goals. I mean, der gibt Gold. Like he has personal giving goals. Der hat persönliche Ziele, wie viel er geben Way möchte. Way beyond what in the natural he could have the capacity to give. Und das ist weit über das hinaus, was er eigentlich im Natürlichen geben kann. And he's a very rational engineer. Und er ist ein sehr rationaler Ingenieur. He thinks very rationally. Er denkt sehr rational. So he's not given to crazy. Also er gibt jetzt nicht total verrückt. But when it comes to giving, aber wenn es das Geben anbelangt, it seems to be nothing very rational about it. Dann ist es plötzlich nicht mehr so rational. But I watch. Und ich beobachte, as the world of the generous just grows larger and larger. Wie die Welt des Großzügigen immer breiter und weiter wird. And that God really does supply seed to the sower. Und dass Gott wirklich dem, der sät, auch den Samen gibt. It's lovely to be married to be someone with someone like this. Und es ist toll, mit so jemandem verheiratet zu sein. He's very responsible with money. Er ist sehr verantwortlich mit Geld. But he looks at giving as this glorious privilege. Aber er betrachtet das Geben als dieses herrliche Privileg. And it's like, this is my purpose. Das ist mein Ziel. To be a blessing. Ein Segen zu sein. And as he just lives in this realm of, it's my purpose to be generous and to be a blessing. Und er lebt dann in diesem Bereich, was sagt, das ist mein Ziel, meine Absicht, ein Segen zu sein. I get swept up in it. Da werde ich dann so mit hochgezogen. My thinking has had to shift. Und mein Denken, das geht dann, das verändert sich. Because I'm watching as the Lord supernaturally provides seed to the sower. Weil ich beobachte dann, wie der Herr auf übernatürliche Weise Samen dem Sämann gibt. We're going to have the opportunity to receive an offering today. Wir hatten schon die Gelegenheit, ein Opfer zu haben heute. But I tell you, there is something spiritual about worshiping with a gift. Aber ich sag euch, da gibt es etwas Geistliches, wenn man anbetet mit einer Gabe. I've heard Germans can be a bit like Australians. Ich habe gehört, dass Deutsche so ein bisschen wie Australier sein können. We don't like to talk about giving too much. Wir mögen es nicht zu sehr über Geben zu sprechen. Maybe you are better than Australians. Vielleicht seid ihr besser als Australier. But I tell you, God is shifting our thinking. Aber Gott verändert unser Denken. Out of this realm of just giving what we can. Aus diesem Bereich, wo wir geben gerade so, was wir können. Into stepping into that, what could we give? Hineinzutreten in diesen Bereich, wo wir sagen, wow. Dreaming about what we could give. Was kann ich geben oder darüber zu träumen, was wir geben Sowing können. Sowing extravagantly. Und ganz extravagant zu sehen. And you step into this glorious slipstream of miraculous provision. Und dann kommt man rein in diese herrliche Versorgung. We were talking about upgrades just now. Wir haben heute doch gerade über Upgrades gesprochen. You know, if you want to activate these upgrades, wenn du dieses Upgrade aktivieren möchtest, you sow, dann säst du. And you reap. Und dann erntest du. And you sow. Und du säst, and you reap. Und du erntest. The world of the generous grows larger and larger. Und die Welt des Großzügigen wird breiter und breiter. A generous man will prosper. Und ein großzügiger Mensch, der wird Wohlstand haben. The world of the stingy gets smaller and smaller. Aber der so knausrig ist, der wird immer kleiner und kleiner. Und trauriger und trauriger. The world of the generous gets brighter and more prosperous. Aber die Welt des Großzügigen, das wird heller und großer und weiter. And you genuinely have a choice. Und du hast am Anfang die Wahl. Which world do you want to live in? In welcher Welt möchtest du leben? Halleluja. Halleluja. Okay. So, let's give. So, lass uns geben. How do we do it? Wie machen wir das? Okay, so you have some cards. Ihr habt da Karten. Do you unter like eurem Sitz. Point your phone or something? Or do something? Yes? Yes? They're going to show you. All right, now listen. Don't just give because it's a good thing to do. Und bitte gebt jetzt nicht, weil es eine gute Sache ist. Let's give, and as we're giving, step into this whole new world. Und lasst uns geben, und während wir geben, dann schreitet in diese neue Welt hinein. Step by faith into the world of the generous that grows larger and larger. Und tritt im Glauben in diese Welt hinein des Großzügigen, die weiter und weiter wird. God genuinely gives Tom faith to believe to be able to give. Und ursprünglich gibt Gott Tom den Glauben, dass er das so geben kann. And in God miraculously provides the seed. Und auf wunderbare Weise sorgt er dann für den Samen. I'm going to pray for you for that gift of faith. Und ich bete für euch für diese Gabe des Glaubens. To step in. Hineinzutreten. To the whole new world. In diese neue Welt. Of the generous that grows larger and larger. Des Großzügigen, die weiter und weiter wird. Would anybody like to receive and be activated in this gift of giving? Möchte irgendjemand es bekommen und darin aktiviert zu werden? It's a worthwhile gift to ask for. Das ist wirklich eine Gabe, die es wert ist, darum zu bitten. Because God provides seed to the sower. Weil Gott dem Sämann Samen gibt. And the world of the generous grows larger and larger. Und die Welt des Großzügigen immer weiter wird. So if you want to say yes, Lord, I want to receive a greater impact, a greater measure of this gift of giving. Und wenn du sagst, Herr, ich möchte ein größeres Maß an Geben empfangen. Actually, you can just stand up. Ihr könnt sogar aufstehen. I'm going to pray. Ich werde beten. Oh God. God. Father, release right now. Vater, setze jetzt frei. The blessing. Den Segen. Of the gift of giving. Der Gabe des Gebens. The spiritual gift of giving. Die geistliche Gabe des Gebens. Upgrade our thinking. Und mach ein Upgrade in unserem Denken. Upgrade our thinking to enter into the world of the generous. In unserem Denken, dass es upgraded wird, dass wir in die Großzügigkeit hineinkommen. Segne sie. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. I declare. Und ich deklariere. You provide seed to the sowers. Dass du dem Sämann den Samen gibst. And that the world of the generous continually grows larger and larger. Und dass die Welt des Großzügigen immer weiter und größer wird. And that the generous man will prosper. Und dass der Großzügige according Erfolg to your word hat. In Jesus name. Im Namen Jesu. We believe it. Wir glauben das. Amen. Amen. Amen. God bless you as you give. Gott segne euch. Halleluja. Yay. Ho. It's exciting. Es ist begeisternd. I want to live in that world. Ich werde in dieser Welt leben. Much better. Viel besser. Halleluja. Are you happy? Seid ihr glücklich? You can be, because God loves you. Ihr könnt glücklich sein, weil Gott euch liebt. Yeah, you can be happy. Halleluja. You make a choice. Ihr habt eine Wahl getroffen. You either look at your circumstances. Entweder schaut ihr auf eure Umstände. Or you look at the smiling face of God. Oder ihr schaut auf das lächelnde Gesicht Gottes. Could I make a recommendation? Ich kann euch etwas raten. His face is much better. Sein Angesicht ist viel Amen. Schöner und viel besser. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. All right. Thank you, Jesus. I want to speak with you today. Ich möchte heute mit euch sprechen. About what it looks like to step into the promises of God. Wie es aussieht, wenn man in die Verheißungen Gottes hineinschreitet. Hallelujah. Are you ready? Seid ihr bereit? Praise the Lord. I'm going to find my note. There, here we are. Philippians chapter 4 verse 19. Philipper 4 vers 19. And my God. Und mein Gott. Shall supply. Wird sorgen. All your need. Für all eure Bedürfnisse. According to his riches in glory by Christ Jesus. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. There's so many beautiful promises like this in the Bible. Es gibt so viele wunderbare Verheißungen in der Bibel. But the promises of God are not inevitabilities. Aber die Verheißungen Gottes, die sind nicht unvermeidlich. They're invitations waiting for your faith response. Sondern das sind Einladungen, die darauf warten, dass du im Glauben darauf reagierst. God promises. Gott verheißt. All of these glorious promises in Scripture. All diese herrlichen Verheißungen in der Schrift. For example, we look at when he spoke about the promised land to the Israelites. Zum Beispiel schauen wir uns die Geschichte an, als er das verheißene Land den Israeliten versprochen hat. He told them all, I'm bringing into a land flowing with milk and honey. Und er sagte ihnen, ich werde euch in ein Land bringen, das mit Milch und Honig überfließt. Ich gebe euch das Land. And he gave it as a promise to all the Israelites. Und er hat es als Verheißung den ganzen Israeliten gegeben. It was called the promised land. Und es wurde genannt das verheißene Land. But how many people actually received that promise? Aber wie viele Menschen haben diese Verheißung eigentlich empfangen? Two people. Zwei. Because everybody else, weil jeder andere, looked at it and went, oh, there's giants in the land. Hat sich das angeguckt, sagt, oh, das sind Riesen im Land. Looking at it rationally, we're like grasshoppers in our own sight, and so we were in theirs. Und ganz rational betrachtet, wir sind wie Heuschrecken in unseren Augen und in deren Augen sowieso. And so even though it was a promise, und obwohl es eine Verheißung war, they didn't receive it. Haben sie es nicht empfangen. You know, the Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 9. In 2. Petrus 3 Vers 9 heißt es, that the Lord is not slack concerning his promises. Dass der Herr nicht langsam ist bezüglich seiner Verheißung. And he says he is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sondern es ist sein Langmut uns gegenüber, dass er nicht möchte, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass sie zur Buße kommen. He makes his will clear. Er macht seinen Willen ganz he deutlich. Doesn't want anyone to perish. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. His desire is that everyone would know him. Sein Verlangen ist, dass jeder ihn kennt. But his will and his promises still require our participation. Aber sein Wille und seine Verheißungen erfordern trotzdem unser Mitmachen. Because human response is required to enter into the promises. Denn die menschliche Reaktion wird verlangt, um in diese Verheißungen hineinzukommen. No, not everybody is saved. Nicht jeder ist errettet. Even though he wants everyone to be saved. Obwohl er es möchte, dass jeder errettet wird. Because he gives us the opportunity. Denn er gibt uns die Gelegenheit. To participate, um teilzuhaben, by responding in faith, indem wir im Glauben reagieren. Amen. Amen. Just like the promised land. So wie mit dem verheißenen Land. We read in Hebrews chapter 4 verse 2. In Hebräer 4 Vers 2. That the word that they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Das Wort, das sie hörten, das hat ihnen nicht geholfen, weil sie es nicht mit Glauben gemischt haben. So they heard the promise. Das heißt, sie haben es gehört. I'm giving you the land. Ich gebe euch das Land. But they didn't mix their faith with it. Aber sie haben ihren Glauben da nicht gemischt mit diesem Verheißung. So the promise didn't benefit them. Und deswegen haben sie davon nicht profitiert. We need to mix our faith with God's promise. Wir müssen unseren Glauben mit Gottes Verheißung mischen. It's a bit like Smith Wigglesworth used to say. So wie es Smith Wigglesworth sagte. He says the gifts of God don't just drop on you like ripe cherries. Die Gaben Gottes, die fallen nicht auf euch wie reife Kirschen. We don't just sit there and go, okay, well, wir sitzen nicht einfach nur da und das kommt. We've got to mix our faith with the promise. Wir müssen unseren Glauben da reinmischen. We read in Hebrews 11 about the heroes of faith. Oder Hebräer 11, wo es heißt von diesen ganzen Glaubenshelden. Hebrews 11:33 says talks about those who through faith subdued kingdoms, worked righteousness and obtained promises. Da heißt es in Hebräer 11:33, die durch Glauben Königreiche unterworfen haben, in Gerechtigkeit gelaufen sind und Verheißungen erlangt haben. They obtained promises through faith. Sie haben die Verheißungen erlangt durch Glauben. So there's this receiving, activating your faith to engage with the promises of God. So es ist dieses Empfangen, deinen Glauben aktivieren zusammen mit den Verheißungen Gottes. So when we read a scripture like and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Wenn wir also so eine Schriftstelle lesen wie mein Gott sorgt für all unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch Christus Jesus. We might think, well, I don't know, all of my needs aren't being supplied. Dann denken wir, oh, aber meine Bedürfnisse, die sind immer noch da, das sorgt noch keiner. But God instead wants you to say, okay, I mix my faith with that promise. Aber stattdessen möchte Gott, dass du sagst, okay, ich setze da meinen Glauben rein und mische den mit dieser Verheißung. So promises require faith. Also diese Verheißungen, die erfordern Glauben. We're required to believe what he's saying. Es wird von uns erwartet, dass wir glauben, was er sagt. And faith is manifested in different ways. Und Glaube manifestiert sich in unterschiedlicher Weise. One of the ways we mix our faith with the promises. Eine Weise ist es. Is to see it, like Pastor Georg was talking about today. So wie Pastor Georg heute schon gesagt hat, das zu sehen, die Verheißung zu sehen. To see it with the eyes of faith. Mit den Augen des Glaubens zu sehen. To see it and conceive it. Zu sehen und empfangen. Genesis chapter 13, verse 14. Und 1. Mose 13, 14 und 15. And the Lord said to Abram after Lot had separated from him. And he said, lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, westward, and for all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Und der Herr sagte zu Abraham, nachdem er sich von Lot getrennt hatte, erhebe deine Augen jetzt und schau von dem Ort, wo du jetzt bist, nach Norden, Süden, Westen, Osten, denn das ganze Land, das du siehst, das gebe ich dir und deinen Nachkommen für immer. So, look out. Schau. And see what you can see. Und sieh, was du sehen kannst. And as far as you can see, und so weit du sehen kannst, you can have. Kannst du es haben. He promised him, your descendants are going to be so numerous. Und er hat ihm verheißen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden. So he got him to activate his sanctified imagination. Und er hat ihn dazu gebracht, dass er seine geheiligte Vorstellungskraft aktiviert. The imagination is like a screen, a blank screen. Und unsere Vorstellungskraft, das ist so wie ein leerer Bildschirm. God gave you an imagination. Gott hat dir die Vorstellungskraft geschenkt. It's a gift from God. Das ist eine Gabe von Gott. And he can write on that screen. Und er kann da drauf schreiben. You can write on that screen. Du kannst da drauf schreiben. The devil can write on that screen. Der Teufel kann da drauf schreiben. But that's why we've got to take captive every thought that exalts itself against the knowledge of Christ. Deswegen musst du alle Gedanken gefangen nehmen, die sich erheben gegen den Gehorsam Jesu Christi. Because that screen can activate your faith. Denn dieser Bildschirm, der kann deinen Glauben aktivieren. That's why vain imaginations are so dangerous. Deswegen ist so eine vage Vorstellung so gefährlich. They can lead you into fear, das kann dich in Furcht und in Knechtschaft bringen oder in Sünde. Or they can lead you into the promises of God. Oder in die Verheißungen Gottes hinein. So God wanted to activate Abram's imagination. Gott wollte Abrahams Vorstellungskraft aktivieren. So he said, okay, come outside at night time and look up at the stars. Und er sagte, schau mal abends an den Himmel und schau dir die Sterne an. In the time before electric lights. It was before electric lights. Ja, das war vor elektrischem Licht. Imagine what the stars looked like. Stell dir vor, wie das aussah. See, you just activated your imagination. Ihr habt gerade eure Vorstellungskraft aktiviert. He said, look up at the sky. Schau den Himmel an. Look at the stars. Schau dir die Sterne an. Can you imagine having as many descendants as there are stars? Kannst du dir vorstellen, dass du so viele Nachkommen hast, wie es Sterne gibt? Can you count the stars? Kannst du die Sterne zählen? Then he said, imagine the sand on the seashore. Oder stell dir vor, den Sand am Meer. Can you count all the grains of sand in all the world? Kannst du die ganzen Sandkörner auf der ganzen Welt zählen? That's what it was. I wanted you to see that it looks like. Und ich wollte, dass du siehst, wie es aussieht. If you can see it, you can have it. Wenn du es sehen kannst, kannst du es haben. And so God connects possession with what Abraham was willing to see by faith. Und Gott hat den Besitz zusammengefügt mit dem, was Abraham im Glauben sehen konnte. God wants to do the same thing with you. Und Gott möchte das Gleiche mit dir tun. He doesn't want you giving your imagination to all the bad things that could happen. Er möchte nicht, dass du deine Vorstellungskraft all den bösen, schlechten Dingen hingibst, die passieren könnten. And that's why he tells us in Colossians to set your mind and keep them set on things above. Deswegen erinnere dich daran im Kolosserbrief, du sollst deinen Verstand, dein Denken auf die Dinge richten, die oben sind. Why he tells you in Philippians 4 to think about things that are pure and lovely and of a good report. In Philippa 4 heißt es, du sollst an die Dinge denken, die gut, lauter, liebenswert, rein und so weiter sind. It's why it's so important that Christians give their minds really intentionally to the pure and the lovely and the faith-filled. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Christen mit voller Absicht unsere Gedanken auf das Gute, reine, glaubenserfüllte richten. To imagining what the promises of God are going to look like. Uns vorzustellen, wie die Verheißungen Gottes wohl aussehen werden. But I find that actually a lot of Christians instead will love to give their minds to thinking about all the bad, sad, scary things in the world. Aber leider geben viele Christen ihre Gedanken an all diese schlechten und gruseligen Dinge, die in der Welt passieren. I hope you don't know any Christians like this. Ich denke, ihr kennt solche nicht. You know the ones whose social media are filled with all the bad, sad, scary conspiracy theories of the world. Social media ist erfüllt mit all diesen schrecklichen, gruseligen Dingen, die in der Welt passieren. They're continually dwelling on and thinking about how terrible it could be and it will be and it might be and. Und dann möchten die, dass du darüber nachdenkst, wie schrecklich es sein könnte, vielleicht wird oder. I gotta warn everybody about how bad it is and how bad it's going to be. Und wie schrecklich es sein wird. You know, even if they were right. Selbst wenn es stimmt. They're living in the wrong kingdom mindset. Leben sie trotzdem im falschen Mindset. I can tell you this because I'm leaving, right? Ich kann euch das sagen, weil ich wieder weggehe. But truly, what do you give your passion to? Aber wirklich, da wo du deine Leidenschaft reinsteckst. What are you dwelling on? Wo du drauf bleibst. God wants you to be a student of all that's good and beautiful. Gott möchte, dass du ein Student bist all dessen, was not an expert in all that's evil. Nicht ein Experte für alles Böse. It's in the Bible. Das steht in der Bibel. I'm a doctor of theology. I can tell you. Ich bin Doktor in Theologie, ich weiß das. You can thank me later, Georg. Hallelujah. Ich kann mir später danken. So what are you imagining? Was stellst du dir vor? What has God promised you? Was hat Gott dir verheißen? You know, God will often drop thoughts into your heart. Gott wird oft irgendwelche Gedanken in dein Herz legen. I remember when God first dropped into my heart that he wanted me to preach on television. Ich erinnere mich noch dran, als Gott mir zum ersten Mal den Gedanken ins Herz gegeben hat, dass ich im Fernsehen predigen werde. I was a backing singer at church. Ich war Sänger in der Gemeindesängerin. I wasn't even the worship leader. Ich war nicht mal Lobpreisleiterin, sondern ich war nur I was a housewife looking after small children. Ich war Hausfrau, habe mich um die kleinen Kinder gekümmert. I wasn't a pastor. Nobody had ever asked me to preach. Ich war kein Pastor. Niemand hatte jemals mich gebeten zu predigen. I was doing Bible college part time, very slowly. Und ich habe so Teilzeit Bibelkolleg gemacht, aber ziemlich langsam. When the kids were sleeping. So, wenn die Kinder dann endlich schliefen. And God just dropped this thought into my heart. Und Gott hat diesen Gedanken in mein Herz fallen lassen. I want to use you to preach. And to reach people all over the world through the television. Ich möchte dich gebrauchen, um zu predigen im Fernsehen und Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen. This is often how God speaks. Und so spricht Gott sehr oft. He just puts these desires on the inside of you. Er legt so ein Verlangen in dich hinein. And you know, if God puts an idea or a desire on the inside. Und wenn Gott so einen Gedanke oder einen Wunsch in dich hineinlegt, and it lines up with his kingdom purpose, und es passt dann zu seinem Königreich Absichten, you have an opportunity. Dann hast du eine Gelegenheit. Whether you're going to be like Mary and say, "Be it unto me according to your word." Bist du so wie Maria und sagst dir, mir geschehe nach deinem Wort. Conceive it and receive it. Du empfangst es und es arbeitet in dir. Or whether you're going to be like all the other Israelites that said, "That's impossible." Oder wirst du sein wie all die anderen Israeliten, die sagen, das ist unmöglich. So when God put this on the inside of me, so als Gott das in mich hineingelegt hat, I started to activate my sanctified imagination. Dann habe ich angefangen, meine geistliche Vorstellungskraft zu aktivieren. And I encourage my people that I mentor to walk around on the inside of their dreams. Und ich ermutige Leute, deren Mentor ich bin, dass sie wirklich in ihren Träumen gehen. For example, to actually take time. I encourage them to take 15 minutes before they go to sleep. Und ich sage ihnen 15 Minuten bevor sie schlafen. To imagine what that dream God's put on the inside of you is going to be like. Sich vorzustellen, wie dieser Traum, den Gott in sie hineingelegt hat, in der Praxis aussehen könnte. And to walk around the inside of that dream. Und dann sich in diesem Traum sich zu bewegen. For example, television. Zum Beispiel Fernsehen. Okay, well, if I'm going to be on television all over the world. Nun, wenn ich im Fernsehen sein werde in der ganzen Welt. I'm going to need a really good media team. Dann brauche ich ein sehr gutes Medienteam. Who love working for the ministry. Die wirklich gerne für den Dienst arbeiten. I'm going to need monthly partners who are going to financially support it to make it possible. Ich brauche monatliche Partner, die jeden Monat Geld geben, um das möglich zu machen. And so I begin to speak it out. Und dann habe ich angefangen, das so auszusprechen. I have a faithful, loyal media team that love working for the ministry. Ich habe ein treues Medienteam, das gerne für den Dienst arbeitet. I didn't even have a ministry. Ich hatte nicht einmal einen Dienst. But I was declaring this. Aber ich habe das deklariert. I have a faithful, loyal media team who love working for my ministry. Ich habe ein treues, tolles Medienteam, das gerne für meinen Dienst arbeitet. I have faithful, wonderful monthly partners who support the work of the ministry. Ich habe wunderbare monatliche Partner, die das Werk des Dienstes jeden Monat unterstützen. And I was declaring and seeing and imagining this long before I ever stepped into it. Und ich habe das immer wieder proklamiert und gesagt, lange bevor ich da hineinkam. But if you can see it, you can have it. Und wenn du es sehen kannst, kannst du es haben. God was showing me visions of me standing in front of huge crowds with fireballs going out over the crowds and people getting healed. Gott hat mir Visionen gezeigt, wo ich vor riesigen Mengen stehe und dann so Feuerbälle in die Menge hineingehen und Menschen geheilt werden. And as I was preaching, people getting up out of their wheelchairs in the crowd. Und dass ich predige und Leute aus der Menge aus ihren Rollstühlen aufstehen. So I started walking around the inside of that dream. So habe ich angefangen, innerhalb dieses Traumes zu gehen. Okay, practically, what's it going to look like when someone gets touched by the fire of God and gets up out of a wheelchair? Nun, praktisch, wie sieht es aus, wenn jemand vom Feuer Gottes berührt wird und aus seinem Rollstuhl aufsteht? There's probably going to be some noise in that section of the crowd. Da gibt es wahrscheinlich ein bisschen Lärm in dieser Ecke. My attention is going to get drawn because there people are going to be making noise, they're going to be cheering. Und dann wird meine Aufmerksamkeit da irgendwo abgezogen, weil die werden dann jubeln. How am I going to get the testimony? Und wie kriege ich dann das Zeugnis? Or I'm going to need some people who help me steward those testimonies. Da brauche ich also Leute, die mir helfen, diese Zeugnisse auch zu verwalten. And I think about it, I plan for it, I plan what it's going to look like. Und dann denke ich darüber nach und ich plane, wie wird es aussehen. I let myself get excited about it. Und ich lasse dann zu, dass ich selber richtig begeistert werde darüber. The Bible says, sing, O barren, you who've not born. In der Bibel heißt es, singe, du Unfruchtbare, die du noch nicht geboren hast. Stretch out your tent pegs. Und mach deine Zeltpflöcke weit. Prepare the nursery. Und bereite das vor. This is what God wants you to do. Das möchte Gott, dass du das tust. Start, let yourself experience the emotion of what it's going to be like when you see the promise fulfilled. Fang an, dass du selbst diese Gefühle erlebst, wie es sein wird, wenn die Verheißung erfüllt sein wird. You're very quiet. Ihr seid sehr ruhig. I know it's the afternoon. Ich weiß, es ist Nachmittag. But I need you to respond. Aber ich brauche okay. Eure Reaktion. Thank you. Very good. Excellent. That's helpful. Otherwise, I'm like, do they understand me? I don't know. Sonst denke ich, haben die mich überhaupt verstanden? God wants you to walk around the inside of your dreams. Gott möchte, dass du dich innerhalb deines Traumes bewegst. And he wants you to then begin to declare it. Und dann anfängst, ihn zu proklamieren. Calling those things that be not as though they are. Dinge hervorzurufen, als wären sie schon da. He wants you to walk in obedience to him. Er möchte, dass du im Gehorsam mit ihm gehst. Obedience brings blessing. Gehorsam bringt Segen. You listen to what he says. Ihr hört auf das, was er sagt. And you do it. Und dann machst du das. You take what he says. Du nimmst, was er sagt, and you start to declare it. Und du fängst an, das zu proklamieren. Calling those things that be not as though they are. Du rufst die Dinge in Existenz. You know, James chapter 2 verse 17 says faith by itself if it does not have works is dead. In Jakobus 2:17 heißt es, Glaube allein, wenn es keine Werke hat, ist tot. That is, faith actually starts acting as though the promise is true. Und Glaube handelt, als wäre die Verheißung schon wahr. So if you're believing, for example, you're believing to be healthy and you've been suffering sickness. Wenn du zum Beispiel glaubst, du bist gesund und du leidest noch unter der Krankheit. Faith plans and thinks and acts like a well person. Und Glaube denkt und plant und handelt wie schon eine gesunde Person. You know, when the enemy comes and he tries to give you sickness. Wenn der Feind kommt und versucht dir Krankheit zu geben. You get a runny nose and a bit of a sore throat. Und dann läuft deine Nase und dein Hals kratzt. The enemy comes. Und dann kommt der Feind und sagt, let me write on the screen of your imagination. So, jetzt kann ich auf deiner Vorstellungskraft dir schreiben. You're gonna have to plan to be sick for at least a week. Du musst jetzt wenigstens eine Woche Krankheit einplanen. You might as well just adopt the position right now. Und nimm's einfach gleich an. Be a sick person. Du wirst krank sein. You're a sick person. Du bist krank. You need to act like a sick person. Du musst handeln wie eine Start kranke Person. Like a sick person. Genauso planen. Start thinking about everything you're going to have to cancel. Und daran denken, was du alles absagen musst. The enemy is an opportunist. Der Feind ist ein Opportunist. He's looking for an opportunity to dominate the screen of your imagination. Er sucht immer eine Gelegenheit, auf dem Bildschirm deiner Vorstellungskraft zu schreiben. Because what you are seeing and believing and dwelling on is what you will have faith in. Denn das, was du siehst und was du liest und worauf du auch dich bewegst, das wird passieren. Da wirst du deine Vorstellungskraft aufsetzen. So that's why you gotta grab it. Deshalb musst du das nehmen. Hang on, I recognize what that is. Und sagen, hey, ich erkenne, was that's das the ist. Enemy. Das ist der Feind. Take captive every thought that exalts itself against the knowledge of Christ. Ich nehme alle Gedanken gefangen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Jesu Christi. Yeah, no, I'm not gonna have that. Ich werde es nicht haben. Get away from me, Satan. Geh weg, Satan. I'm gonna start planning like a well person. Und ich fange an zu planen wie eine gesunde Person. I'm gonna start speaking like a well person. Ich werde sprechen wie eine gesunde Person. I'm gonna start imagining myself as a well person. Ich werde mir vorstellen, wie ich bin als gesunde Person. What's it gonna be like when you're well? Wie wird es sein, wenn ich gesund How's bin? It gonna feel to walk? Wie wird es sich anfühlen, What's wenn it gonna ich laufen be like kann? To be able to run again? Wie wird es sein, wenn ich wieder rennen Can you kann? See it? Can you imagine yourself running? Und du siehst dich selbst Can you schon, wie imagine du läufst? Yourself having good sound sleep? Kannst du dir schon vorstellen, wie es ist, ganz tiefen, guten Schlaf zu haben? Faith is activated by what you can see. Glaube wird aktiviert durch das, was du sehen kannst. It's true. Das stimmt. Hallelujah. I'm giving you my best stuff here. Hallelujah. This is true. What's a promise that you are believing for? Was ist deine Verheißung, für die ihr glaubt? All of the promises are yes and amen in Christ Jesus. Alle Verheißungen sind ja und amen in Christus Jesus. But only those people who mix their faith with the promises will inherit them. Aber nur die Menschen, die ihren Glauben mischen mit dieser Verheißung, werden sie bekommen. The Bible is astonishingly full of incredible, precious promises. Die Bibel ist erstaunlich voll von all diesen unglaublichen Verheißungen. And they are for anyone who will believe. Und die sind für jeden, der es glaubt. And you can have as many of them as you're willing to mix your faith with. Und du kannst so viele davon haben, wie du bereit bist, deinen Glauben mit hineinzumischen. Well, why would you give even a second of airtime to anything that wasn't God? Und wieso möchtest du nur eine Sekunde von dem geben, was nicht von Gott ist? So step out of that world. Geh raus aus dieser Welt. And step into the new world. Und geh hinein in diese the neue new way Welt. Of living. Die neue Art the des new Lebens. Way of thinking. Die neue Art zu denken. Oh, I'm not going to be moved by what I see in the natural. Hallelujah. Ich werde nicht davon bewegt werden, was ich im Natürlichen sehe. Set my mind on things above. Ich werde meine Gedanken auf I'm das richten, walk was oben on the inside ist. Of my dreams. Ich werde in meinen Träumen gehen. I'm not going to base what I believe on what I have experienced. Und ich werde auch meinen Glauben nicht auf das basieren, was I'm ich schon erlebt habe. I'm going to choose to believe what my father tells me. Sondern ich entscheide mich zu glauben, was mein Vater mir sagt. Halleluja. And faith requires patience and perseverance. Und Glaube erfordert auch Geduld und Ausharren. If you don't quit, you win. Wenn du nicht aufgibst, gewinnst du. It's true. Das stimmt. Hebrews chapter 6 verse 12. Hebräer 6 vers 12. Imitate those who through faith and patience inherit the promises. Und ahme die nach, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererbt haben. Some promises take time to unfold and faith is what sustains it. Nun, manche Verheißungen, die brauchen Zeit, um groß und sich auszufalten. Like you know, you get the knowing on the inside. Du weißt es innen. And then you're not moved by anything else. Und dann bist du von nichts mehr bewegt. And you deliberately, intentionally continue to activate your imagination. Und dann bist du immer dabei, absichtlich und mit voller Konzentration your deine Vorstellungskraft zu aktivieren, deine geheiligte so Vorstellungskraft, that your faith is supernaturally activated. Sodass dein Glaube übernatürlich aktiviert wird. Faith requires agreement. Und Glaube erfordert auch eine Übereinstimmung. 2. Corinthians chapter 4 verse 13. 2. Korinther 4 vers 13. I believed, therefore I spoke. Ich habe geglaubt und deshalb habe ich gesprochen. You got to agree with God. Du musst mit Gott übereinstimmen. Then you, if you believe it, wenn du es glaubst, and out of the abundance of the heart the mouth will speak. Denn aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. So you got to stop speaking like someone who doesn't believe it. Dann hör auf zu sprechen wie jemand der nicht glaubt. And start changing your speech. Und fang an deine Rede zu ändern. To agree with God. Um mit Gott übereinzustimmen. You got to catch yourself. Du musst dich selber ergreifen. Hey, stop it. Und sagen, hey, hör auf. That doesn't sound like someone who believes. Das klingt nicht wie jemand, der glaubt. That sounds like someone who's worried. Das klingt wie jemand, der sich Sorgen macht. No, sorry, God. Nein, Herr, tut mir leid. I'm going to believe and therefore I will speak. Ich werde glauben und deshalb werde ich sprechen. Halleluja. What are you believing for? 1 Timothy 1:18. 1. Timotheus 1 vers 18. Wage a good warfare having faith and a good conscience. Und kämpfe den guten Kampf mit Glauben und einem guten Gewissen. We're to wage a good warfare with the prophetic promises spoken over us. Und kämpfe einen guten Kampf mit den prophetischen Verheißungen, die über dir ausgesprochen wurden. Means you don't just passively wait to see if it'll happen. Und du wartest nicht einfach nur passiv, bis irgendwas passiert. Actively wage war with your faith. Sondern du kämpfst aktiv mit deinem Glauben. By believing it. Indem du es glaubst. By seeing it. Indem du es siehst. By listening to his voice. Indem du auf seine Stimme hörst. By activating it with your words. Und es mit deinen Worten waging aktivierst. Warfare. Das ist der Kampf. Declaring, Lord, you said. Und du erklärst, Herr, du hast es gesagt. Calling those things that be not as though they are. Du rufst die Dinge in Existenz, die noch nicht da sind. I tell you, I have made so many declarations over the years. Und ich sage euch, ich habe so viele Deklarationen über die Jahre hinaus gemacht. I need to keep updating my declarations. Ich muss die immer updaten. Because I have what I say. Weil ich habe das, was ich sage. And if you'll be consistent with it. Und wenn du da wirklich dran bleibst. Faith and patience. Glaube und Geduld. Having made this decision, und die Entscheidung getroffen this is hast, the road that I'm on. Das ist der Weg, auf dem I'm ich not bin. Turning back. Ich werde nicht zurückweichen. I've decided, ich habe mich entschieden. I'm going to believe God. Ich werde Gott glauben. People say, how are you walking in this miracle healing ministry? Und die Leute sagen, wie gehst du in diesem Wunder- und Heilungsdienst? And I smile and I just think, this is available for everybody. Und ich lächle und ich denke, hey, das ist für jeden verfügbar. For all who will believe. Für alle, die glauben. And really, I just haven't changed the subject. Ich habe einfach das Thema nicht gewechselt. If you just refuse to change the subject. Wenn du dich einfach weigerst, das Thema zu wechseln. But you just stick with it. Du bleibst dran. This is what God said. Das hat Gott gesagt. I'm not going to be dissuaded by experience. Ich werde mich nicht durch build doctrine around my disappointments. Durch Erfahrung ablenken lassen und auch keine Doktrin, um meine Enttäuschung zu bauen. Das sagt er. I'm going to come up on your lap, God, and let you heal me and bring me back to hope. Und wenn sie kommen, dann lasse ich mich von dir, Gott, heilen und zurückbringen in die Hoffnung. Keep going. Und dann gehe ich weiter. Keep believing. Ich glaube weiterhin. For all the promises are yes and amen in Christ Denn Jesus. Alle Verheißungen sind ja und amen in Christus Jesus. He who has promised it will also do it. Der es verheißen hat, wird es auch tun. Halleluja. Amen. Amen. Let me show you a testimony. Lass mich euch ein Zeugnis zeigen. I get so excited by testimonies. Ich bin so begeistert von Zeugnissen. They are just demonstrations of God's goodness. Das sind einfach Demonstrationen von Gottes Güte und Größe. Actually, I'll show you a testimony some of you may have seen before. Einige von euch haben das vielleicht schon gesehen. But I want to show you this to demonstrate the power of the testimony. Aber ich möchte es euch zeigen, um zu demonstrieren die Macht eines Zeugnisses. Because as you dwell on things that are pure and lovely and of a good report, denn wenn du dich beschäftigst mit Dinge, die rein und liebenswert und gut sind, as you talk about the good things that God has done, wenn wir über die guten Dinge sprechen, die Gott getan hat, people's sanctified imagination can be activated, dann kann die geheiligte Vorstellungskraft der Menschen aktiviert werden. To imagine it happening for them. Und dass sie sich vorstellen, dass es auch für sie passiert. And over and over again, I am seeing this pattern happen. Und überall immer wieder sehe ich, dass dies passiert. This first video I want to show you is about a lady in Brisbane. Das erste Video ist über eine Frau in Brisbane. She was born with half a womb and one fallopian tube. Sie ist geboren mit einem halber Gebärmutter und nur einem Eierstock. And the doctors had said, you know, it would be very dangerous if you ever fell pregnant. Und die Ärzte haben gesagt, es wäre sehr gefährlich, wenn sie jemals schwanger werden würde. So she was believing for a creative miracle. Und sie hat geglaubt an ein kreatives Wunder. Anybody believing for a creative miracle? Glaubt irgendjemand für ein kreatives Wunder? All right, let your imagination be activated as you hear this testimony. Und lasst eure Vorstellungskraft aktiviert werden von diesem Zeugnis. Okay, let's have a look at the lady with half a womb. Brooke fehlte die Hälfte ihrer Gebärmutter und man sagte ihr, dass sie wahrscheinlich nie Kinder haben würde. Aber Gott tat das Unmögliche. Ich musste mich einer Notoperation unterziehen und der Chirurg zeigte mir Bilder meines Inneren und zeigte, dass ich nur einen Eileiter und eine halbe Gebärmutter hatte. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Er sagte, ich vielleicht keine Kinder bekommen könnte oder das Baby verlieren könnte und mein Leben riskieren würde, wenn ich schwanger werde. Dann ging ich zu einem Wundertreffen in Brisbane. Es wurde für mich gebetet, ich sah Jesus und er berührte meinen Bauch und sagte, betrachte es als erledigt. Dann ging ich zurück zum Chirurgen und machte ein MRT. Er sagte, ich kann nicht erklären, was passiert ist, denn als ich dich operiert habe, habe ich Fotos gemacht und dein Eileiter war nicht da. Jetzt ist alles normal und du hast deine ganze Gebärmutter, deinen ganzen Eileiter und er hat alle Bilder noch einmal herausgeholt und mir noch einmal gezeigt, wo es vorher nicht da war, aber jetzt ist es da. Und das ist, weil Jesus es wiederhergestellt hat, als ich zu diesem Wundertreffen ging. Wenn Gott kreativ eine halbe Gebärmutter und einen Eileiter wiederherstellen kann, gibt es nichts, was er nicht für dich tun kann. Setze heute dein Vertrauen in Gott. Halleluja! Wow, God! Some of you are going to get creative miracles in your reproductive systems. Wenn ihr kreative Wunder bekommen möchtet in eurem and in different parts of your body, in verschiedenen Teilen eures Körpers, like the lady with the who got the bicep muscle that I showed last night. Like the lady who got the bicep muscle that okay, I showed so last wie die night. Frau, ich habe euch gestern Abend gezeigt, die einen Bizepsmuskel wieder bekommen hat. But I showed this video in May in France. Ich habe im Mai dieses Video in Frankreich gezeigt. And a lady was there who had been born with no womb. Und da war eine Frau, die war ohne Gebärmutter geboren. I just got a report. Und ich habe gerade einen Bericht bekommen. The doctors have discovered this lady now has a womb. Und die Ärzte haben entdeckt, sie hat jetzt eine Gebärmutter. Halleluja. I don't even know if I prayed for her. Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt für sie gebetet habe. Vielleicht, aber ich weiß es wirklich nicht. But she saw the testimony. Aber sie hat das Zeugnis gesehen. And grabbed it. Und sie hat es ergriffen. Believing that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Und glaube, dass das Zeugnis von Jesus der Geist der Wasser der Prophetie ist. Testimonies prophesy. Zeugnisse, die prophezeien. They prophesy what's possible. Die prophezeien das, was möglich ist. And then he wants you to grab it and let God activate your sanctified imagination. Und dann möchte Gott, dass du deine Vorstellungskraft aktivierst und what's dass it gonna be like when you get your miracle? Und dann dir vorstellst, wie wird es sein, wenn du dein Wunder bekommst? Woo-hoo. What's it gonna feel like? Wie wird sich das anfühlen? What are you gonna do? Was wirst du tun? Get happy about it. Dann bist du glücklich darüber. I showed another video in Brazil a couple of years ago. Vor ein paar Jahren habe ich in Brasilien ein Video gezeigt. Some of you may have seen it. It's the testimony about a little baby in intensive care that had had a heart attack and was without oxygen for a long time. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen. Das ist über ein kleines Baby, das im Intensivstation liegt und einen Herzinfarkt hatte und unter Sauerstoff liegen muss. And how God did an incredible miracle. Und wie Gott da ein wunderbares Wunder getan hat. You can see some of these videos on Instagram if you want to. Wenn ihr wollt, könnt ihr einige dieser Videos auf Instagram sehen. And we put these videos up because we want them to get shared and to go viral, so people start thinking about Jesus. Hallelujah. Wir setzen einige dieser Wunder in Instagram, weil wir wollen, dass die viral gehen und dass die Menschen sehen, wie was Gott für Wunder tut. Much better to have that sort of stuff on social media than some of the stuff you see. Hallelujah. Viel, viel besser, diese Dinge auf den sozialen Medien zu sehen, yeah, als das, was sonst so rumkursiert. You need to put more of those testimonies on social media. Ihr müsst mehr von diesen Zeugnissen auf den sozialen Netzwerken teilen. Weil ihr seht erstaunliche Wunder. People need to hear about it. Menschen müssen darüber hören. Amen. Say Amen, Georg. Sag Amen. Halleluja. He has a faithful, he has actually an incredible media team and yes. Und er hat ein erstaunliches Medienteam. He's going to bless the world with hope. Kann die Welt segnen mit Hoffnung. Halleluja. So I showed this testimony. Ich habe also dieses Zeugnis gezeigt. And a couple came up to me in Brasilia. Und in Brasilia, da kam dann ein Ehepaar zu mir. With a photograph of their baby boy. Mit einem Foto ihres kleinen Jungen. Who was 13 days old and in intensive care. 13 Tage alt und auf der Intensivstation. Having seen the testimony, suddenly the screen of their imagination was lit up and they had hope God would do it for their baby. Und nachdem sie das Zeugnis gesehen haben, wurde plötzlich ihre Vorstellungskraft aktiviert und sie dachte, hey, das kann Gott für unseren Jungen tun. So they brought me a photograph of him in intensive care. I think we might have that picture. It's a picture of a baby in intensive care. Haben mir dieses Foto gebracht? Let's see. Yes, so this is him. Das ist er. He was born with a chromosomal disorder. Und er hatte eine Chromosomstörung. And 20 different diseases. Und 20 unterschiedliche Krankheiten. And he had also been born with no anus. Und he had no anus. Okay, und ohne Anus wurde er so geboren. So he couldn't evacuate his bowel. Also konnte er auch seinen Darm nicht entleeren. So they were getting ready to operate to try to create a way for him to evacuate his bowel. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn operieren können, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Sorry for the graphic details, but not sorry because there's an amazing miracle at the end of the details. Und die ganzen Details, aber das ist ein erstaunliches Wunder. So they brought me this photo and I just laid hands on the photo. Sie haben mir dieses Foto gebracht und ich habe einfach Hände aufgelegt. But they had faith. Aber sie hatten Glauben. That God would do it for their baby. Dass Gott es für sie auch tun würde. Mom was in the hospital with a baby at the time that we prayed. Und Dad brought me the photo. Die Mama war dann im Krankenhaus mit dem Baby zu der Zeit, wo wir gebetet haben. I didn't even remember doing this. Ich habe mich nicht einmal daran erinnert, dass ich es getan And habe. And I didn't find out the testimony until last month. Und ich habe das Zeugnis erst letzten Monat erfahren. 2 years later. 2 Jahre später. Because they happened to see me in the green room and thought they'd tell me the testimony. Sie haben mich ja nur gesehen und haben mir dann das Zeugnis gesagt. Hey, listen, if you get an amazing miracle, please write to us straight away. Aber I love to hear these stories. Wenn ihr ein erstaunliches okay? Wunder erlebt, dann schreibt uns sofort. All right, so I laid hands on the photo. Ich habe Hände auf das Foto gelegt. And I felt to declare, God is healing him now. Und ich habe dann proklamiert, Gott heilt ihn jetzt. And he's going to birth a miracle ministry through this testimony. Und durch dieses Zeugnis wird er ein wunderbares Heilungsdienst, einen wunderbaren Wunderdienst schaffen. And so they just told me the testimony. Und dann haben sie mir das Zeugnis gesagt. They said, as we prayed, as you've just declared, God is healing him now. Wo du gebetet hast und proklamiert hast, Gott heilt ihn jetzt. Suddenly the baby evacuated his bowels. Hat plötzlich das Baby seinen Darm geleert. God had done a creative miracle. Gott hat da schon mal ein kreatives Wunder getan. All 20 different diseases disappeared. Alle 20 verschiedenen Krankheiten verschwanden. 2 days later, he was sent home from hospital. You can see the next picture. 2 Tage später wurde er nach Hause geschickt vom Krankenhaus. And then God birthed a miracle conference that they do every year now through this testimony. I don't know if you have the next picture. Und sie machen eine Wunderkonferenz durch dieses Zeugnis. Based on the testimony. Basierend auf diesem Zeugnis. Yay, God! Hallelujah! Praise the Lord! Preist den Herrn! It's like more exciting than I think you realize. Das ist so begeisternd. I was astonished. Ich war echt baff. Wow, God! Wow, God! All things are possible. Only believe. Alles ist möglich, glaube nur. You know, God wants you to give your attention to him. Gott möchte, dass du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst. He wants you to start letting yourself imagine what it's going to be like to be well. Er möchte, dass du anfängst, dass du dir vorstellst, wie es sein wird, gesund zu sein. What's it going to be like to have that need that you have met? Wie es sein wird, wenn deiner Not begegnet wird. How's it going to feel when you get that financial breakthrough that you've been needing? Wie es sich anfühlen wird, wenn dieser finanzielle Durchbruch kommt. It's going to feel wonderful, right? Wunderbar, oder? Halleluja! I don't think you realize how wonderful this actually is. Ich weiß nicht, ob euch bewusst wird, wie wunderbar das eigentlich ist. Faith is the substance of things hoped for. Glaube ist die Substanz für Dinge, für die wir hoffen. Of things not seen und der Beweis für Dinge, die noch nicht gesehen werden. It's like it's so definitely sure. Das ist so, so sicher. He who has promised it will also do it. Der, der es verheißen hat, wird es auch tun. So just step into it. Du musst einfach nur hineinschreiten. You can live in this world. Du kannst in dieser Welt leben. Like, oh, I know he can. Also, oh Gott, ich weiß, du kannst. Ich hoffe, du wirst es tun. Or you can step into the ha ha. Oder du gehst in die andere Welt und sagst, wow, I already have it. Ich hab's schon. Oh, because it's assured. Weil es ist sicher. It feels fantastic. Es fühlt sich fantastisch an. I can start planning already, like I already have it. Ich kann schon planen. I'm gonna start acting like a well person. Ich werde schon handeln wie jemand, der gesund ist. Acting like a wealthy person. Ich werde anfangen zu handeln wie eine I'm gonna reiche start Person. Acting like a peaceful person. Ich werde anfangen zu handeln wie eine Whatever Person voller it is you Frieden, need. Was immer dein Bedürfnis I need ist. To be happy. I need to be happy. Ich muss glücklich sein. So step into it. Dann schreit hinein. Start acting like a happy und person. Handle wie eine glückliche Person. Change the way you think, change the way you talk. Und verändere deine Art zu denken, deine Believe Art zu sprechen. Believe that the joy of the Lord is your strength. Glaube, dass die Freude am Herrn deine Kraft ist. Halleluja. Halleluja. Amen. They may think I'm crazy. Sie denken vielleicht, ich bin verrückt. Like Steve sang last night. Steve sang it last night. Steve hat es gestern Abend gesagt. But I tell you, it is a glorious way to live. Aber ich sag euch, das ist eine herrliche Art zu leben. I've lived the other way. Ich habe so gelebt. And it's miserable. Ich habe es an die andere Art zu leben. In that place of stress and fear and unbelief. Und es ist Elend, so im Stress und Unglauben zu leben. Step into the sunshine. Schreite in die Sonne hinein. Arise, shine. Steh auf und leuchte. Your light has come. Dein Licht ist gekommen. The glory of the Lord is risen upon you. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Oh, hooray. Hallelujah. Hallelujah. Have we got that keyboard player? Could he come? Is it possible? Ah, thank you, sir. God bless you. I so appreciate you. Look, it looks like Irina. Das sieht aus wie Irina. It's lovely. Ooh. Praise the Lord. Very nice. let me pray for you. Come here. Darf ich für dich beten? What's your name? Wie heißt? Hutan. Hutan. Olavasha. Someone should stand behind Jemand him. Jemand sollte hinter ihm stehen. Like pretty quickly, I think. Hallelujah. quick. Ooh. Wow. Blessed are you who has believed. Blessed are you who has believed. Gesegnet bist du, der geglaubt hat. There's a gift of faith on your life. Da ist eine Gabe des Glaubens auf deinem Leben. You've been hearing the call of God. Du hast den Ruf Gottes gehört. To step into a new way of thinking. In eine neue Art des Denkens hineinzutreten. Into a new place of faith. Einen neuen Ort des Glaubens. God says you're going to be walking in the wonders. Gott sagt, du wirst in den Wundern wandeln. In the miracles. In den Wundern. In the supernatural. Im Übernatürlichen. In powerful favor. In mächtiger Gunst. And people will be saying, how is that happening for you? Und die Leute werden sagen, wie passiert das für dich? Say, it's the favor of my father. Und dann wirst du sagen, das ist die Gunst meines Vaters. And your face is going to be shining. Und dein Angesicht wird leuchten. For those who look to him are radiant. Denn die auf ihn schauen, die sind strahlend. And their faces are never covered with shame. Und ihr Angesicht wird nie mit Schande bedeckt. But the enemy's been trying to intimidate you. Aber der Feind hat versucht, dich einzuschüchtern. He's been trying to make you fearful. Und hat versucht, dich furchtsam zu machen. Been trying to show you all the problems. Und versucht, dir all die Probleme zu zeigen. But God says, aber Gott sagt, I am for you. Ich bin für dich. Son, who can be against you? Sohn, wer kann gegen dich sein? You are part of the privileged class. Du bist Teil der privilegierten Klasse. One of the sons of God. Einer der Söhne Gottes. Wow, God, I thank you now for an increase in supernatural favor. Danke, Herr, dass jetzt übernatürliche Gunst verstärkt wird. Und der Gabe des Glaubens im Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Ahaha. What did? It's okay. Our little son, he's almost 16 months, and he was grown with an unfinished leg. Ah, hat das Bein ist nicht ganz Hello. Ausgewachsen. What's your name? What's his name? Wie heißt er? His name is Silas. Silas. I like that you've come. Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Can you reach your hands out? Könnt ihr eure Hände ausstrecken? Father, thank you. Danke, Vater. Thank you for Silas. Danke für Silas. Thank you for this beautiful family. Danke für diese wunderbare Familie. Jesus. Jesus. I thank you that you are God of the miraculous. Danke, dass du ein Gott der Wunder bist. We ask for another creative miracle. Wir bitten um ein weiteres kreatives Wunder. Let's make sure that we have video of this. Lasst uns sicher gehen, dass wir das auf Video festhalten. It would make a very good testimony. Dann es wird ein richtig großes Zeugnis. Hello, darling. Father, I thank you for Silas. Danke für Silas, Vater. Holy Spirit, help. Heiliger Geist, hilf. Come, Lord. Come. Would you come? Come. All things are possible for those who believe. Alle Dinge sind möglich denen, die glauben. Come, Gab, let's agree. Father, we agree right now. Vater, wir stimmen überein. For a creative miracle. Für ein kreatives Wunder. Father, I thank you right now, God. Danke jetzt. Hey, yes, Lord, that you heal him in Jesus' dass name. Dass du ihn heilst im Namen Jesus. Thank you, Papa. Danke. I thank you, Lord, for your healing power. Danke für die heilende Kraft. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Father, I thank you for this testimony. Danke für dieses Zeugnis. Thank you for healing now. Danke für Heilung jetzt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Do you live in Germany? Yeah? Lebt ihr in Deutschland? Yeah. Are you still going to be here tomorrow? Werdet ihr morgen noch da sein? It's okay. It's okay. You don't have to. But I want to hear the testimony. Ich möchte das Zeugnis hören. I'm sure I will hear about this. Ich bin sicher, dass ich es Father, hören werde. Thank you, Lord, for healing with Silas now. Danke, dass du in the name jetzt of Jesus. Im Namen Jesus. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Yes, Lord. Come. So does he need a foot as well? Does he need a foot as well or just the leg? Braucht er nur ein Bein oder auch the leg Fuß? And the foot? Yes. Uh-huh. It's okay. You don't have to take it off yet. Yes, a small foot. Uh-huh, little foot? With two toes. With two toes. So, okay, ein kleiner Fuß hat er nur mit zwei Zehen. Und es fehlt ein Stück Bein. Okay, and so he needs the shin bone to grow, mm-hmm. the muscles. Also Schienbein. What about the ankle? Und die Muskeln. Okay, so we need a complete ankle. Und einen vollen Knöchel brauchen wir. And a proper foot with five toes. Einen richtigen Fuß mit fünf Zehen. All right, let's imagine it. Lasst uns das vorstellen. What does that look like, Lord? Herr, wie sieht es aus? Father, thank you. Danke, Vater. Father, yes, hooray, yes, Lord. Yeah. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Hallelujah. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the muscles and the bone and the toes. Danke für die Muskeln, die Knochen und die Zehen. In the name of Im Jesus. Namen Jesus. Come, Holy Spirit. Amen. Amen. Hooray. Praise the Lord. So the next morning, did you happen to see the video about the lady who got the new muscle, the bicep muscle last night? Habt ihr gestern das Video gesehen von der Frau, die den neuen Bizeps gekriegt hat? Das müsst ihr sehen. She woke up the next day. Die ist am folgenden Tag aufgewacht. And discovered she had a muscle that had been surgically removed. Und hat entdeckt, dass sie da einen Muskel hat, der vorher entfernt worden war. Father, I thank you. Und Vater, ich danke dir. Lord, for glorious discoveries. Für eine herrliche Entdeckung. For Silas, in Jesus' name. God bless you, sweet ones. Father, I bless them in the name of Jesus. Segen sie im Namen Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I prayed for a little boy, 3 years old, in Oklahoma. Ich habe in Oklahoma für einen kleinen dreijährigen Jungen gebetet. He couldn't eat solid food and he couldn't speak in sentences. Und er konnte keine feste Nahrung zu sich nehmen, konnte nicht sprechen. Autistic. Er war Autist. Prayed for him just like that. Ich habe so wie da für ihn gebetet. Actually, more briefly, I just prayed for him on the way out. Sogar noch viel kürzer auf dem Weg raus habe ich so für ihn gebetet. And it was the next morning. Und am folgenden Morgen. That suddenly he started speaking in sentences. Fing er plötzlich an, in ganzen Sätzen zu sprechen. He started singing. Er fing an zu singen. His parents are both doctors. Seine Eltern waren Doktor. And over the last few years, they keep sending me videos of this little boy Isaiah reading, and it's just a glorious miracle. Und seine Eltern, die schicken mir jetzt immer wieder Videos über die Entwicklung, wie liest und was da alles passiert. Das he ist went from not speaking any comprehensible words, let alone sentences. Und er hat überhaupt keine verständlichen Sätze sprechen können. To the next morning, he was singing. Und am folgenden Morgen fing an zu singen. And then he turned around and said to Mom, "Mommy, look at the train." Und am folgenden Tag hat er gesagt, Mama, guck mal den Zug an. Amazing. Erstaunlich. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Let's just start dreaming God's dreams. Lasst uns einfach Gottes Träume träumen. Walking around the inside of God's dreams. In den Träumen Gottes zu gehen. Feeding on the faithfulness of God. Und uns wirklich zu ernähren von der Fülle und der Treue Gottes. Our imaginations with people's testimonies. Und unsere Vorstellungskraft zu füllen mit den Zeugnissen von anderen. Thinking about what it looks like in the throne room of heaven. Darüber nachzudenken, wie es wohl aussieht im Thronraum Gottes. Thinking about what it's going to be like as the glory touches bodies. Und uns Gedanken zu machen, wie es wohl sein wird, wenn seine Herrlichkeit unsere Körper berührt. Someone needs a creative miracle, like in their throat. I don't know if it's in the thyroid, something jemand, here. Jemand braucht ein kreatives Wunder hier, bei seinem Hals oder Schilddrüse. Goody, goody, put your hand there. Leg deine Hand drauf. In the name of Jesus. Sei geheilt im Namen Jesus. Yeah. All right, praise the Lord. Goody, goody. Send me the testimony. Send uns das Zeugnis. Hallelujah. Hi, you want this? You can have, I'll put your hand, my hand on you. Quickly, come, some quick. Here he comes. Are you ready? Ist du bereit? There he is. Da ist es. Hooray, praise the Lord. Heißt in Herrn. It's very fun. It's very fun. It's a much better world to live in. Es ist eine viel bessere Welt, in der man leben kann, oder? You can live in the world of, oh God, please, please, God, please. Du kannst in der Welt leben und sagst, bitte Gott, bitte, bitte, mach was. Or you can go, oder sagst, oh, I'll just step into your world. Einfach, ich trete in deine Welt hinein. As he is. So wie er ist. So are we. So sind wir. Hallelujah. Hallelujah. Shake our barasi. This is really fun here. Das ist echt lustig hier. I was talking to Emily, my daughter, this morning. Ich habe heute Morgen mit meiner Tochter Emily gesprochen. She said, "I think Glory Life is my favorite place in the world to minister." Und sie hat gesagt, ich glaube, Glory Life ist mein Lieblingsplatz auf der Welt, wo ich diene. She said she's never experienced such a easy open heaven as she's experienced here, and she's been in Brazil and everywhere. Sie sagt, sie hat noch nie so einen einfachen offenen Himmel erlebt wie hier. It's delightful. Hallelujah. Loko roata sheke. Thank you. Dankeschön. I really like your playing. Hello, you come here. What do you need? What do you think's going to happen? Was denkst du, was passiert? Sie hat Schmerzen in ihrem Bauchraum. All right. I'll tell you what we're going to do. I want you just to lift up your hands to heaven. Ich möchte, dass du deine Hände zu ihm hebst. And I want you to start to talk to the Lord. Und anfängst mit dem Herrn zu sprechen. Ask him what's he gonna do. Und ihn bittest und fragst, was er tun wird. Start to allow him to give you this gift of faith. Und lass zu, dass er dir die Gabe des Glaubens schenkt. To imagine yourself. Dass du dich selber vorstellst. Living without pain. Ohne Schmerz zu leben. Jesus be healed. Hallelujah. Sei geheilt in Namen Jesu. Thanks God. Hooray. Thanks God. Heal and be healed. You don't have to respond, but actually somebody needs like a healing miracle in your breast. Du musst jetzt nicht darauf reagieren, aber irgendjemand braucht ein Heilungswunder in over deiner here. Brust. Just, you can just give me a little wave. I don't mean to embarrass you. Ich möchte niemanden hier irgendwie bloßstellen. Vielleicht winkst du mir nur ganz kurz. Und where's that person? Wer ist diese Person? Yeah. Okay. Just say thank you, Jesus. Sag einfach danke, Jesus. Yay. Thanks God for healing and restoring now in Danke Jesus' name. Danke für Heilung und Wiederherstellung jetzt. Goody goody. Hooray. Healed in Jesus' name. Geheilt in Jesu Namen. Someone else has a ganglion tumor, a little ganglion on und your jemand wrist. Jemand hat hier irgendwie einen ganglion tumor. Yeah. Lift up your hands to the Lord. Erhebt die Hände zum Herrn. Someone stand behind her, please. Steht jemand hinter ihr bitte? Give it to God. Healing now in Jesus' name. Heilung im Namen Jesus. Hooray. Ushakelebo. Hooray. Yes, Daddy. Goody, goody. Come on, God. Thanks, Lord. I appreciate that. That's one. Wow, that's a good one. That's a good one, God. Das ist ein gutes. Healed in Jesus' name. Geheilt im Namen Jesu. Amen, amen. Hooray. This is fun, hey? Yeah, yeah, very much. Yeah. Hello, hello. What do you need? Was brauchst du? Cancer. In the back. What do you think is going to happen? In the whole body. Was denkst du, was passiert? Ja. Mm-hmm. What's your name? Wie heißt du? Just stand right. Mitte. Jimmy. Hello. I'm glad you've come. Gut, dass du gekommen bist. He loves you. Er liebt dich. Would you agree with me right now? Würdet ihr mit mir übereinstimmen? There it is. Oh, I felt that one. That was good. Das Hooray. War gut. Ich hab's gespürt. Healed in Jesus. Geheilt in Jesu Namen. Fühlt ihr das? I like it when that happens. That's really good. Hooray. Oh, help. Hello. Hi. What do you need? Was brauchst du? A creative miracle. She has screws in her back. Yeah. I can't. Okay, and is that why you're walking with a cane? Ist es deshalb, dass du mit dem Stock gehst? Because of your back. She had been paralyzed for a time. And she had several surgeries in her back. They opened the back several times. You can put it in here because we have intercessors who are watching in Australia and praying. She had several surgeries in the back. They had opened the back several times. And she also had an infection and had to take antibiotics over several months. What's it going to feel like? Wie wird sich das anfühlen, when you're healed? Wenn du geheilt bist? When I can jump again. Can you imagine it? Kannst du dir das vorstellen? Wouldn't it be wonderful? Held in Jesus' name. Im Namen Jesus. Oh boy, oh boy. Praise the Lord. Preist den Herrn. Okay, wait. Don't everybody come forward. Kommt jetzt bitte nicht alle vor. Unless you know already, I'm going to be healed. Außer wenn ihr genau wisst, ich werde geheilt sein. Do you know you're going to be healed? Weißt du, dass du geheilt sein wirst? You do. You must be very happy. She's You're the sister. Yeah. I Schwester, I'm learning German. Yeah. Oh, in your back too. Also, she also had two surgeries in her back. Okay. The professor would like to stiffen her back. Oh, okay. It's okay. You don't have to tell me. You just need God to heal your back. Du brauchst einfach nur die Heilung Gottes. Du brauchst keine Details. Aha. Take care of it. It might be God then. Help her, because I hope Jesus will heal me. What do you think? What's it gonna feel like? Wie wird sich's anfühlen, wenn Jesus dich heilt? What a bit lovely. She wants to jump and to go hiking. Lift up your eyes to the Lord. Erhebe deine Augen zum Herrn. Just begin to imagine what it looks like. Und fang an, dir vorzustellen, wie es sein wird. Hey. Halleluja. That's good. That's hallelujah. Good. Help. Okay, wait. You are hungry Germans. Ihr seid hungrige Deutsche. God loves you. Gott liebt euch. If you need healing in your body, wenn du Heilung brauchst in deinem Körper, I want you just to start lifting your hands to the Holy Spirit. Ich möchte einfach, dass du deine Hände hebst zum Heiligen Geist. Lift up your hands into the realm of heaven. Erheb deine Hände in den Bereich des Himmels. Your Father is here. Dein Vater ist hier. He's here to heal you. Er ist hier, um dich zu heilen. He's here to touch you. Er ist hier, um dich zu berühren. No weapon formed against you will prosper. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird By Erfolg his stripes, haben. You're Durch healed. Seine Wunden bist du geheilt. When you know you're going to receive a miracle today, wenn du weißt, dass du heute ein Wunder empfangen like wirst, you actually, not that you, I don't want you to stand because you think you should believe that. Ich möchte nicht, dass du stehst, weil du das glauben solltest. But if God actually gives you a gift of faith, wenn Gott dir die Gabe des Glaubens schenkt, when you know you've got it, wenn du weißt, du hast you got it on the inside, du hast es innen, I want you to stand up. Dann möchte ich, dass du aufstehst. And lift up your hands to the Lord. Und deine Hände zum Herrn hebst. Oh, and take it and receive it. Und es nimmst und es empfangst. Healed now. Jetzt in the name of Jesus. Healing comes now. Heilung kommt jetzt. By his stripes you're healed. Durch seine Wunden bist Be du geheilt. Healed now. Sei jetzt in geheilt. The name of Jesus. Namen Jesus. Someone's ears being healed over here. Die Augen, die Ohren von jemand werden geheilt. Who's that one? Give me a Wer wave. Wer ist das? Wink mal. Yeah. Ohren werden gerade geheilt. So excited for you. So begeistert. Yeah, I just want to put my hands on you because I can, because I love getting involved in those ones. Come. Komm. Yeah. Also da möchte ich die Hände auflegen. Take your miracle now. Nimm dein Wunder jetzt. All of you, just take it, receive it. I Alle take it, euch. I have it. Ha-ha. Nehmt es, empfangt Be healed es. Now. Sei geheilt. Healing comes from the Lord. Mit den Ohren. It doesn't come from me. Vom Herrn. Warst du das mit den Ohren? Yeah, I'm going to pray for you. And tinnitus. Okay, lift up your hands. Erheb deine Hände. Now everybody here. Jeder hier. Lift up your hands into heaven. Erheb die Hände zum Himmel. And I want you to take it. Und ich möchte, dass ihr es nehmt. Receive it. Es empfangt. Healing doesn't come from me. Heilung kommt nicht von mir. Es kommt von Gott. I lift up my eyes to the hills. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? My help comes from the Lord. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Who made heaven and earth. Der Himmel und Erde geschaffen hat. Heal now in the name of Jesus. Heilung we receive jetzt. Your Wir grace. Empfangen jetzt Be deine Gnade. Hey, the gift of healing is here. Die Gabe Be der Heilung healed. Ist da. Seid geheilt. Miracles now. Wunder. Miracles miracles now. Wunder. Healing now. Heilung jetzt. Now, in the name of Im Jesus. Namen Jesus. Be healed. Sei geheilt. Halleluja. Now I want you to start doing something you couldn't do before. Jetzt möchte ich, dass ihr anfangt, etwas zu tun, was ihr noch nicht tun konntet bisher. Start moving around. Irgendwie laufen, bewegen. Start looking for the lump. Whatever it is. Was immer es ist. Start moving. Bewegt euch. Now give me a wave if the pain is gone or the healing has happened. Und wenn ihr merkt, die Heilung geschieht und der Schmerz ist weg, dann winkt mir. Let me see. Hallelujah. Where else? Wo noch? Hallelujah. Hallelujah. Where else? Wo noch? Hallelujah. Where else? Hooray. Wo ist noch was passiert? Thank you, God. Winkt yeah. mir. Danke, Gott. More, Lord. Touch. Yeah. Hallelujah. Jetzt. Heal now in the Heilung name of Jesus. Thank you for healing. Danke now in Heilung. The name of Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Look at him. Schaut auf ihn. Take it. Nimm es. Be healed now. Sei geheilt jetzt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Be healed. Sei geheilt. Now begin to move. Nun fang an, dich zu bewegen. Begin to act like a healed person. Was du vorher nicht konntest, beweg dich. Benimm dich wie eine geheilte Person. Begin to move. Fang an, dich zu bewegen. Hey, step into that realm. Und schreit in diesen Bereich hinein. Healed. Geheilt. Now, if you've been healed, sei geheilt. You can tell you are healed, completely healed now. Du kannst sagen, du bist geheilt. Give me a big wave. Dann winke, wenn du jetzt ganz sicher sagen kannst, das wurde jetzt geheilt. Let me see, where Lass are you? Lass mich sehen, wo bist du? Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. If you've received a healing or a miracle in your body, wenn du eine Heilung oder ein Wunder in deinem Körper empfangen hast, and you can tell now, und du kannst es jetzt sagen, can you quickly come? Kannst du ganz schnell kommen? I want to hear what the Lord has done. Ich möchte hören, was der Herr getan hat. Come and tell us what happened. Komm und sag uns, Hooray. Was passiert ist. Tell me what happened. Was ist passiert? Hallelujah. What happened to you? Was ist passiert? Ich habe seit mehreren Jahren immer, wenn es Winter wird, kalt wird, in Arthrose. She has arthritis always in the winter when it's getting cold. Now how is Und jetzt it now? Ist es weg. Arthrose. Jetzt ist es weg. And now it's ja. gone. Hallelujah! Let's give Amen. God glory! Hooray! Praise the Lord! Hooray! What happened to you? Was ist dir passiert? Ich habe seit einiger Zeit immer wieder Zahnschmerzen. He has tooth pain. Ich habe vor einem halben Jahr eine massive Wurzelbehandlung gehabt. And half a year ago he had had a treatment, a root treatment. Und es war immer wieder, ist es aufgetaucht And und immer wieder was always Phantom came back. Pain. How is it now? Und jetzt? I can breathe in the air sharp through my teeth and I don't recognize anything. Ah, und jetzt ist nichts mehr da, kein Schmerz mehr. Halleluja. It's good to see you again. Thank you, Jesus. Halleluja. Anybody else? You've received a miracle already. You know Noch something jemand, has der schon ein Wunder empfangen hat, sichtbar, Tell spürbar. Tell us what happened, Astrid. Letzten anderthalb Wochen so starke Angriff auf mein Herz und Druck auf dem Herz. She had so many attacks on her heart and the pressure on her heart in the last weeks. What happened? Was ist passiert? Und der Arzt hat keine Ursache festgestellt. Mein Herz ist gesund. And my heart is healthy. The doctor didn't Aber find der Druck any war da. Reason, but the pressure Abend, was there. Als du angefangen hast zu predigen, sind einfach Wellen gekommen, Wellen. And last night, Wellen, und das geht jetzt seit gestern die ganze Zeit, Wellen und alles geht weg. And everything is going away. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preis den Herrn. Who else? You've received a healing. Wer hat noch Heilung empfangen? Hallelujah. Come and tell us what happened. Yeah. Komm und sag uns, was passiert ist. What happened to you? Was ist passiert? Ich sag's auf Deutsch. Ich war in einem psychosomatischen Erschöpfungszustand und auch so depressiv verstimmt. She und was ich merke, in a exhausting state and depressive. Und diese Stärke und diese Freude am Herrn ist wie And the strength and the joy of the Lord können. Came again yes, and rose up in me. War schon mal da, yes. Hallelujah. Hooray! Thank you, God. Danke. We are stepping into the sunshine. Wir schreiten in den Sonnenschein hinein. Halleluja. Halleluja. Who else is going to share? You can come tell us what happened. Ich hatte mal einen Kapselriss im Finger, hier im Gelenk war die Kapsel gerissen. There was something like the, I don't know, broken in her. Kapsel. Capsula was, yeah, and it was, when I was clapping, I felt it. Und yeah, it was spürt, a bit pain, not much, but now I was clapping. Aber jetzt kann sie klatschen und sie spürt es nicht mehr. All right. Halleluja! Thank you, Jesus. Amazing. Halleluja. Is there any more testimonies? Noch mehr? Well, we will, tonight, Pastor Georg is going to be ministering healing. Heute Abend wird Pastor Georg uns mit Heilung dienen. Come on, tell them what happened. Also ich konnte meine Schultern mal nicht bewegen. She couldn't move her shoulders, really. Und auf einmal habe ich so kribbelt in der Hand gespürt. And all of a sudden she felt a tickling. And now she can move it again. Und tut nichts mehr. Halleluja. Wow. Do this. Mach das. Mach's. Wow. How long could you not move that for? Wie lange konntest du das nicht machen? 2 Jahre. 2 years. For 2 years she couldn't move her shoulder. 2 Jahre konnte sie das ja, nicht richtig genau, bewegen. Jetzt geht alles gut. Do it again. Mach's nochmal. Oh, Halleluja. Hooray! Halleluja. That's so wonderful. Thank you. Goody, goody. Hooray. That's so excellent. Hey. Das ist wunderbar. I like this. Praise das the Lord. Das gefällt mir. Preis dem Herrn. All right. You healed too. This is fun. Das macht Spaß. Thank you, Jesus. Tell me what happened. Was ist passiert? What happened to you? Was ist passiert? Also, vorhin, als für das Kind gebetet wurde, we were praying for the little boy, ein Brennen hier in der Brust. I had like a burning in my chest. Ich habe einen Neffen. I have a nephew. Der ist 6 Jahre. Und 6 years old. Ständig OPs. And he constantly needs surgery. Okay, let's pray. What's his name? Wie heißt er? Isaiah. Isaiah. Isaiah. No, in the name of Jesus. I agree. Oh, hello. Und? It's in the im Rücken ja? Is it is better. Es ist viel besser im Rücken. Ja, ja. Feeling better? It is better, yes. Und, aber ich erwarte noch mehr. I would like to have more. I love your place. I love it here. It's so das much fun. Mir hier. Das macht so viel Spaß. It's so much fun. Wowie. Oh, praise the Lord. Hey, you guys, I love you all. Ich liebe euch. We actually have to eat some dinner, I think. Wir müssen, glaube ich, noch zu Abend essen. But we are going to continue tonight. Wir werden aber heute Abend weitermachen. Pastor Georg is going to be ministering in the healing power of God. Pastor Georg wird in der heilenden Kraft Gottes uns dienen. Is on the list. Das ist auf der Liste. It says healings and miracles. Das ist Heilung und Wunder hier. Yeah. Yeah, it says that. Yeah, it said that. Healing meeting. Das ist eine Heilungsveranstaltung. Oh, you should. Du solltest das machen. It's so fun. Das macht so viel Spaß. Yeah. Oh, it's excellent. This is my brother from another mother. Das ist mein Bruder von einer anderen Mutter. You can teach whatever you like, but God will heal the sick. Yeah, fantastic. Hooray. Hey guys, I love you. Ich liebe euch. God loves you more. Und Gott liebt euch noch mehr. Hello. Ah. Father, thank you, Lord. Let me pray a blessing on you. Ich möchte noch einen Segen sprechen. Jesus, we love you. Jesus, wir lieben dich. Father, thank you. Danke, Vater. For your healing anointing. Für deine Heilungssalbung. For your goodness. Für deine Güte. That we step in. Dass wir hineinschreiten. To the supernatural. In das Übernatürliche. To the healing power of heaven. Heilende Kraft des Himmels. Into the new way of thinking. In die neue Art des Denkens. I thank you, Lord, we think about ourselves. Danke, dass wir über uns denken. Doing the things that you've promised. Dass wir die Dinge tun, die du verheißen Lord, hast. Lord, I pray that you would activate the sanctified imagination. Ich bitte, Herr, dass du die geheiligte Vorstellungskraft aktivierst. Help them to walk around the inside of their dreams. Dass du ihnen hilfst, in ihren Träumen zu gehen. Help them to speak like the calling those things that be not as though they are. Hilf ihnen, die Dinge in Existenz zu rufen, die noch nicht da sind. Help them, Lord. Hilf ihnen, Herr. To live in the realm of heaven. In dem Raum des Himmels zu leben. To see themselves differently. Sich selbst anders zu sehen. In the name of Jesus, Im I come against Jesus the lies and the oppression. Die Lügen und die Bedrückung. And I say to it, go und in Jesus' name. Im Namen Jesus. I thank you, Lord, for a whole new way of living now for Danke, them. Herr, für eine völlig neue Art des Lebens. A new way of thinking. Neue Art des Denkens. Power. Kraft. Lord, to take captive every thought that exalts itself against the knowledge of Christ. Alle Gedanken gefangen zu nehmen, die sich gegen Jesu Christi erheben. And to think like you think. Und zu denken, wie du denkst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Thank you so much, Catherine. Komm, gib mir mal Catherine noch mal einen kräftigen Applaus. Hallelujah. Hallelujah. So wunderbar, so inspirierend, so wow. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wir machen jetzt Pause bis um 19 Uhr. Pünktlich um 19 Uhr geht's weiter. Wir werden heute Abend einen gewaltigen Abend haben. Steve Swanson wird Lobpreis leiten. Catherine hat mich schon angekündigt. Das war, glaube ich, ein Missverständnis. Aber okay, wir schauen, was der Herr tut heute Abend. Aber genau. Es wird gewaltig werden heute Abend. Amen. Es wird gewaltig. Und morgen sowieso. Halleluja. Also es wird überhaupt gewaltig. Preist den Herrn. Habt eine super Pause. Schaut am Büchertisch nochmal vorbei. Auch die verschiedenen Bücher von Catherine und von mir. Schaut CDs und so weiter. Meldet euch an zur Glory Life Schule. Jetzt gibt es noch den Rabatt an diesem Wochenende. Und dann gibt es auch noch was zum Essen im Café. Also heute Abend 19 Uhr geht's weiter.